Erster singt ein neues Lied für Jahwe. Er hat Wunder gemacht. Seine starke Hand hat geholfen. Zweiter Jahwe zeigt seine Hilfe. Alle Völker sehen seine gute Tat. Dritter, er denkt an das Haus Israel. Er ist gut und treu. Alle Menschen sehen Gottes Hilfe. Vierter, alle Länder sollen laut rufen. Freut euch und singt Lieder. Fünfter, singt für Jahwe mit Musik. Benutzt Instrumente und singt laut. Sechster, spielt Trompeten für Jahwe. Freut euch vor dem König. Siebter, das Meer soll laut sein. Die ganze Welt soll laut sein. Achter, die Flüsse sollen klatschen. Die Berge sollen sich freuen. Neunter, Jahwe kommt zur Erde. Er ist der Richter. Er macht alles richtig.